dir Abraham? Sein Name erzählt seine ganze Lebensgeschichte, buchstäblich. Abraham war ein Mann, der ganz von vorne anfing, wie wir alle immer wieder von vorn anfangen müssen. Also A. Und ihr wisst, wer A sagt, muss auch B sagen. Also Ab. Und Abraham sagte B. Und als Abraham A und B gesagt hatte, da bekam er Angst vor seiner eigenen Courage, wie manch einer. Und da machte er mit dem R Brrr, wie ein Kutscher tut, wenn er die Pferde bremst. A, B, Brrr, A, Brrr. Und dann fing der Abraham wieder vorn an, beim A, also Abra. Und dann seufzte er und machte. Und so weit ist er nun, Abra. Und dann wieder zurück zum A, zum Anfang, Abraha. Und dann kommt ein Hm, ein unwilliges Hm, ein fragendes Hm, ein zweifelndes Hm. Und so weit haben wir denn nun das Leben des Abraham durchbuchstabiert. Buchstäblich. Schreibt euch das mal auf. Abraham.